Die TV-Jaka Sportler, die an den Ringkampf-Asienmeisterschaften 2017 in Neu-Delhi, Indien teilgenommen hatten, kehrten am 17. Mai zurück. Bei diesem Turnier belegten Kim Han-sung in der Gewichtsklasse 61 Kilogramm im Freistil der Männer und Kim Son-hyang in der Gewichtsklasse 48 Kilogramm der Frauen jeweils den zweiten Platz und Ri Shin-myung in der Gewichtsklasse 59 Kilogramm im klassischen Stil der Männer und Jung Myung-suk in der Gewichtsklasse 53 Kilogramm der Frauen jeweils den dritten Platz.